Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zu Folge 26 von Gabelbissen. Genau ein Jahr ist es her, dass ich die Nullnummer des Gabelbissen-Podcasts ins Netz gestellt habe. Genauer gesagt am 28. Dezember 2012 und wer es ganz genau wissen will, um 18.41 Uhr. Sekunde weiß ich nicht mehr, man möge mir verzeihen. Ja, ein Jahr, wenn ich so zurückblicke, es waren immerhin 25 Folgen, es wurden themenmäßig relativ bunt gemischt, wir haben viele österreichische Gerichte historisch als auch mit Rezepten behandelt. Eigentlich wollte ich mehr machen, aber die Zeit hat es mir dann doch nicht erlaubt. Liegt auch daran, dass der Workflow nicht so optimiert ist, wie ich es gern hätte, aber das habe ich ja jetzt fürs nächste Jahr groß mehr auf die Fahnen geheftet. Ich möchte mehr Folgen für euch machen, das mir persönlich einfach riesigen Spaß macht, die Gerichte selbst mal zu kochen, danach ein bisschen historisch zu recherchieren und euch das Ganze dann aufzunehmen und mehr oder weniger darüber zu erzählen. Die Besucherzahlen zeigen mir, dass das Thema doch relativ gut ankommt, also die Folgen werden doch öfters runtergeladen als ursprünglich erwartet. Genaue Zahlen kann ich zurzeit noch nicht sagen. Da muss ich mir die Logs nochmal genauer anschauen, um das wirklich zu sehen, was von Clients runtergeladen wurde. Gestartet habe ich seinerzeit mit einer Kategorie, sprich einfach nur österreichische Küche. Während des Jahres habe ich ja zwei neue Kategorien eingeführt. Eine davon wäre die Kräuterkunde, wo ich mit Zwerge über Kräuter oder Gewürze plaudere, primär natürlich über Kräuter, dass sie sich selbst sehr gut damit auskennt und die auch im eigenen Garten großteils kultiviert, beziehungsweise die, die sie nicht im Garten kultiviert, in kleinen Töpfen. Und die Kategorie nachgefragt. In dieser Kategorie habe ich bis jetzt eine Folge aufgezeichnet. Jetzt habe ich mit Kai Daniel Du vom Hobbykoch-Podcast über die legendäre Peking-Ente geplaudert. Für das kommende Jahr habe ich für diese Kategorie einige neue Folgen geplant. Die Themen stehen großteils schon fest. Jetzt muss ich nur noch mit den Interviewpartnern mir die Termine ausmachen, damit wir das Ganze auch zeichnen können. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack zur Kategorie nachgefragt. Ich habe mir gedacht, ich möchte mit einem Imker über das Thema Honig plaudern. Honig ist ein extrem vielseitiges Produkt. Das kann man so wirklich so vielseitig verwenden. Für süße Speisen, für bekannte Speisen, für Getränke etc. etc. Es gibt so viel darüber zu wissen, weil es gibt etliche Arten von Honig. Ich habe mir gedacht, das müssen wir auf alle Fälle in der Kategorie nachgefragt mal genauer beleuchten. Aber auch über Küchenpanne möchte ich mit jemandem plaudern oder über Bier oder über Biokräuter etc. etc. Also nachgefragt hat total viel Potenzial. Ich habe genügend Ideen. Muss ich nur noch schauen, dass ich auch Termine bekomme. Natürlich, wie bereits erwähnt, wird es auch in der Kräuterkunde neue Folgen geben. Unsere Zwerge hat schon einige neue Kräuter ausgesucht, beziehungsweise gezüchtet, gepflanzt, wie auch immer. Und die möchte sie uns mal genauer vorstellen und uns die Wirkungen etc. erklären. Und ich nehme auch an, sie wird das ein oder andere Rezept auch für uns parat haben. In der klassischen Kategorie wird es natürlich auch wieder jede Menge Gerichte geben, denn die österreichische Küche ist, wie ihr gemerkt habt, extrem vielseitig. Sprich, es gibt mehr als nur Schnitzel und Schweinebraten. Und da habe ich schon so einige Ideen, habe schon einiges notiert und das wird im Laufe des Jahres natürlich verpodcastet. Wer von euch selbst mal etwas genauer über ein Gericht erfahren möchte, der kann mich jederzeit gerne kontaktieren. Im Abspann hört ihr dann die Möglichkeiten, wie ihr mich erreichen könnt. Ich möchte die Gelegenheit auch gleich nutzen, um Danke zu sagen. Vielen lieben Dank an alle, die mich im letzten Jahr mittels Flatter oder auf eine sonstige andere Art und Weise unterstützt haben. Vielleicht mag Flatter jetzt für den die ein oder andere jetzt nicht so ein Begriff sein und darum eine kurze Erklärung. Flatter ist so eine Art Micropayment-System oder ein Mikrospendensystem. Das Ganze funktioniert wie folgt. Man geht auf die Website flatter.com, also flatter.com. Dort legt man sich einen Account an und auf diesen Account kann man dann zum Beispiel 10 Euro überweisen. Im Anschluss stelle ich ein, von diesen 10 Euro möchte ich gern pro Monat maximal 2 Euro verwenden. Das ist mein sogenanntes Flatter-Budget für das aktuelle Monat. Jetzt gehe ich zum Beispiel auf eine Website, höre mir den Podcast an oder lese einen Blog-Eintrag und der gefällt mir. Ja, wenn die Website einen Flatter-Button hat, dann klicke ich drauf. Wenn ich da jetzt drauf geklickt habe, würde der Blogger oder Podcaster für diesen Monat von mir 2 Euro bekommen. Wenn ich jetzt aber noch weiter surfen, vielleicht noch einen anderen Beitrag finde, der mir gefällt und dort ebenfalls auf den Flatter-Button klicke, dann bekommt jeder von den 2 bewerteten Beiträgen 1 Euro. Sprich, mein Flatter-Budget teilt sich im Monat auf die Anzahl der Klicks, die ich mache. Würde ich jetzt zum Beispiel 10 Beiträge flattern, dann würden die Blogger oder Podcaster jeweils 20 Cent von mir erhalten. Das ist eine einmalige, unter Anführungszeichen, Zahlung, sprich kein Abo. Aber Abo wäre theoretisch auch möglich. Und zwar bietet Flatter mir die Möglichkeit des Subscribe. Sprich, ich kann den Flatter-Button, ich glaube, 2-mal klicken und dann verwandelt sich der in so einen gelben Knopf mit der Aufschrift Subscribe. Dann würde einmal im Monat, was ich im Kopf habe, am Anfang des Monats, der Beitrag, der Blog, was auch immer, automatisch geflattert werden und sich mehr oder weniger daran am Topf beteiligen. Sprich, das ist einfach eine tolle Möglichkeit, einfach den Blogger, Podcast etc. ein bisschen Unterstützung zukommen zu lassen. Finde ich total nett, ich verwende es selbst total gerne. Ja, was wäre eine Galbissen-Folge ohne Rezept? Ich habe mir gedacht, die Weihnachtstage sind jetzt vorbei, wir haben alle doch relativ viel Kalorien zu uns genommen. Und so habe ich mir gedacht, werde ich mal vielleicht ein eher leichteres, von den Kalorien her gemeintes Rezept vorstellen. Und zwar eines meiner eigenen, eine gesunde Pasta von Karotten mit Vollkornnudeln dazu. Meines Erachtens ideal, um ein leichteres Gericht nach den doch eher deftigen Tagen zu genießen. Für 4 Portionen benötigen wir 500 Gramm Karotten, eine Stange Lauch, so circa 300 Milliliter Gemüsebrühe. Da kann man entweder selbstgemachte Frische nehmen, aber auch, wenn man die nicht hat, kann man durchaus eine vom Brühwürfel verwenden. Tut dem Ganzen nichts ab. Des Weiteren benötigen wir einen Becher Creme Fraiche. Man kann aber natürlich auch weniger verwenden. Man muss nicht den ganzen Becher nehmen. Das ist dann euch überlassen. Dann etwas frische Petersilie. So circa 250 Gramm Vollkornnudeln im Trockengewicht, Salz und Olivenöl. Im ersten Schritt müssen wir mal unsere Karotten schälen und danach in kleine Stücke schneiden. Ja, das geht eigentlich am einfachen, wenn man zum Beispiel eine Trommelreibe oder Reibe hat, dann nimmt man dann die gröbste Stufe und raspelt die Karotten in kleinere Stifte. Aber man kann natürlich auch das Ganze mit einem Messer machen, ist überhaupt kein Problem. Man muss nur schauen, dass man schöne kleine Stücke hat. Man kann zum Beispiel, nur so ein kleiner Tipp, wenn man keine Reibe hat und vielleicht mit dem Messer ein bisschen Arbeit ersparen möchte, einen sogenannten Sparschäler nehmen. Mit dem Sparschäler versuche ich möglichst, unter Anführungszeichen, dicke Scheiben von den Karotten rundzuschneiden und die kann ich dann ganz einfach und schnell zu Stiften schneiden. Wäre eine Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Danach nehmen wir unseren Lauch und waschen den mal schön gründlich ab. Die Lauchstange wird zunächst geviertelt und die Viertel schneiden wir im Anschluss in schön kleine Stücke. Ja, jetzt haben wir mal die Schneidearbeiten erledigt und nun können wir mal einen Topf mit heißem Wasser aufsetzen und das Ganze erhitzen. Außerdem nehmen wir eine große, wenn möglich hochwandige Pfanne und erhitzen die ebenfalls. Sobald die Pfanne die Temperatur erreicht hat, reduzieren wir die Temperatur, denn Olivenöl setzt ab 180 Grad Celsius ein paar giftige Stoffe frei und die wollen wir ehrlich gesagt nicht unbedingt im Essen haben. So einfach um die Hälfte reduzieren, das reicht voll und ganz aus. Wenn wir das gemacht haben, geben wir unsere Karottenstücke hinzu und unter gelegentlichen Rühren lassen wir das leicht im Öl dünsten. Sobald das Nudelwasser kocht, können wir im Endeffekt auch schon die Nudeln hinzugeben. Zunächst natürlich Salz und danach die Nudeln. Und das kochen wir dann gemäß der Packungsangaben. Nachdem unsere Karotten so für so circa 5 Minuten gedünstet haben, können wir auch den Lauch dazugeben und das Ganze mal schön untermischen. Ja, und das lassen wir dann für weitere 5 Minuten weiter dünsten. Danach nehmen wir unsere Brühe und löschen das Gemüse mal ab. Und das lassen wir dann bei mittlerer Hitze, wir können es vielleicht ein bisschen die Höhe darunter drehen, das ist dann je nachdem, wie es köchelt, lassen wir das Ganze dann für 10 bis 15 Minuten weiter köcheln. Nicht stark, wirklich nur ganz leicht köcheln lassen. Drum schaut, wie es bei eurem Herd am besten funktioniert von der Temperatur her. Man muss nicht so lang machen, man kann es aber auch kürzer machen, nur kurz angemerkt, je nachdem wie bissfest ihr das Gemüse haben möchtet. Wenn ihr sie eher weicher haben möchtet, dann halt die vollen 15 Minuten, sonst 10 Minuten oder wenn ihr wollt, auch gerne weniger. Auf jeden Fall 5 Minuten vor Schluss geben wir unser Creme Fraiche dazu und die gehackte Petersilie. Das rühren wir dann unter und lassen es dann für 5 Minuten noch ganz leicht mitköcheln. Und das war's dann auch schon. Dann müssen wir nur mehr mit Salz und eventuell Pfeffer abschmecken und dann können wir diese leichte und ja doch eher gesundere Pasta auch schon servieren. Und schon sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. In ein paar Tagen haben wir Neujahr. In diesem Sinne wünsche ich euch schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014. Rutscht es mir nicht so weit, denn 2014 wird es wieder jede Menge neue Folgen vom Gabelbissen Podcast geben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis im nächsten Jahr bei der nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.